seinen Hut auf Chicago, dein Gang ist so nicht. Hast du noch gespielt im Casino für dein Geld? Du trägst um den Hals schöne Ketten aus Farbe. Check it out.